SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Was habe ich letzten Freitag zu oben gerade in den letzten zwei Minuten von meiner Sendung gesagt, wenn wir uns diese Woche am Freitag, also sprich heute, hören, ist der Sommer wieder zurück. Und was lernen wir daraus? Mental verlasse ich nie auf ein Wetter ab. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Wochenende. Juhu, juhu. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin der DJ für alles Elektronische. Und heute also oben frei nach dem Thema Cobalt and the Black Samurai. Was das bedeutet? Cobalt ist die neue Scheibe von Jimmy Van Melchem, kurz Jimmy Van M. Einer so von John DeGuid, seinen Urartisten auf dem Bedrock erlebt. Und er hat endlich nach eineinhalb Jahren wieder eine Scheibe rausgebracht, eben die besagte Cobalt-EP, und sie ist richtig, richtig gut. Dann gibt es noch Kultiges, und zwar von einer von den britischen Progressive House- und Techno-Formationen überhaupt, nämlich Tilt. 1993 haben Parks, Wilson und Quiver die Formation gegründet, und 1996 haben sie so einen elektronischen Welthit gehabt, nämlich mit I Dream. Du magst dich erinnern, das ist so eine stillbildende Trance-House-Nummer, später benannt als Progressive House gewesen, mit einem legendären Björk-Sample drin. Tilt hat seine Mitglieder immer wieder mal ausgewechselt. Einer ist aber immer dabei geblieben, nämlich der Mick Parks, neu mit Nick Brighton. Und die neue Scheibe, die heisst eben, wie gesagt, Black Samurai, und sie tönt richtig, richtig geil. Genauso wie mein Opener vom heutigen Abend. Und zwar, das kommt vom israelischen Label Plattenbank, das Label von Guy Mansour wiederum. Und da hat er einen Newcomer am Start, und zwar aus Argentinien, nämlich ein paar Stück heisst, jetzt muss ich ganz schnell schauen, genau, Casa Córdoba. Schön, reise ich mit. Viel Spass. We'll be right back. Self-Love. Tönt doch schon mal wunderbar und das tut es tatsächlich. Im Original ist der Track von Bernie Turletti. Der Remix wiederum hat Forerunners gemacht. Und Forerunners ist eine Entdeckung aus Großbritannien rings um Solar Stone. Solar Stone, gerade in der britischen Trance- und Progressive House-Szene, ganz, ganz grosse Nummern. Der hat zum Beispiel 1999 einen riesen Hit auf Goa-Label Blafibus produziert namens Set to I Want You. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung bekommst du natürlich ebenfalls online auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung bekommst du halt die heutige dreistündige Sendung zum Download als Podcast. Natürlich auch ältere Sendungen sind noch zum Abladen parat und natürlich Playlisten. Traditionstechno und House-Label, mal ursprünglich gegründet von der Anja Schneider. Die ist allerdings nicht mehr mit an Bord. Sie hat jetzt ein separates Label gegründet, aber es hat Mobile keinerlei Abbruch. Ganz im Gegenteil, Tracks werden sogar noch immer stärker komisch. Wer wundert denn das? Better Days heisst der brandneue von Mobile, ein Track und der Act nennt sich House. SRF Virus. Essential Human. Der Grossmeister unter den DJs, der John Digweed, hat einmal über den Jimmy Van M gesagt, wenn er den Jimmy Van M gehört. Und wenn sie zusammen irgendwo auflegen, ist es einfach jedes Mal ein Aha-Effekt für ihn. Weil der Jimmy Van M spielt anscheinend Platte, aber nicht einmal den Digweed bekommt. Und das will ja wirklich etwas heissen. Kein Wunder verbindet die seit über 20 Jahren eine grosse Freundschaft. Sie sind zusammen auf Welttournee gegangen. Und der Jimmy Van M, ursprünglich aus Belgien, released regelmässig, auch mit grösseren Abständen, mal auf dem Digweed, seinem Bedrock-Label. Und jetzt ist wieder mal so weit. Kobalt heisst ja äußerst spezielle, aber wenn auch super spektakuläre EP. Sehr düster, sehr elektroid und ein richtiger so After-Hour-Track. Das ist Jimmy Van M mit Kobalt. So Thank you. unglaublichen Vocal-Monster vorher. Das war vom britischen Selador-Label produziert. Hat es Chinadu und ein Stück heisst Out of Control. Und das da, das ist heute jetzt oben zum zweiten Mal mit to be in the Rotation. Das mache ich nur genau dann, wenn mich ein Track wirklich umhaut. Und das ist letzte Woche passiert, noch bei einem der Essential Tunes. Auf dem Nick Warren's Team The Soundgarden-Label ist das rausgekommen. Und zwar ist das Elonia aus Israel mit Shine. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mental X Electronics auf SRF Virus mit dem Namen Cobalt and the Black Samurai mit brandneuen Sounds, unter anderem von Tilt und noch vieles mehr. Findest du auf srf.ch/mentalx. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. komplette EP ist, sprich ein Mini-Album, und jeder Track sitzt. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, entweder es ist wirklich so ein super Big Name, der eine jahrzehntelange Erfahrung hat, oder es ist ein spezielles Label. In dem Fall ist es ein zweiteres, nämlich Lost and Found. Das ist ein Guy Jay, sein Label. Und seit geraumer Zeit zieht ja der Holländer, der Hermanus, nach. Und mit dem Hermanus hat er eben die EP gemacht, A Gate of Falgenda. Das ist der Titel, ein Track davon. Und wirklich eine monströse EP. Playlist, da findest du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentlix. Da kriegst du auch den Podcast von der heutigen Show zum gratis downloaden. Oder auf der SRF Virus gibt es die ganze Sendung als Stream. Check's aus. haben wir nochmal den Holländer Hermannes auf dem Guy Chase im Lost Found Label. Der Track heisst Back in Inferno und ultra deep. Gut, mit dem Wort deep wird er immer oder allerhand Schindluder getrieben. Da werden irgendwelche EDM-Geschichten inzwischen als deep bezeichnet. Ich habe letztens irgendwie jemanden gehört, der irgendwie so bei einem klassischen Circuit Tribal House gefunden hat. Das ist aber deep. Da kann man dann nur so denken, so, tja. Ich glaube, wir haben da komplette verschiedene Vorstellungen in Bezug auf wie deep erzählt man sie. Aber das doch, also da sind wir uns, glaube ich, alle sicher spektakulär, deep und wunderschön. Naja, klar, geil schön Sound halt. We'll be right back. SRF Virus Essential Tune. Schon wieder das ominöse Duo oder Projekt, ich weiß es nicht wirklich, Fran and Co. sind das. Und zwar ist das die kommende Scheibe auf ein Cinematic aus Holland, ein Label von und mit Paul Hazeldank. Stück kommt in 3 Wochen aus, wie noch Basati Remixes, aber als Original, und das hörst du jetzt von nicht an, sind Fran and Co. mit Inno. Jeden ist einfach dankbar, wenn du so einen Track hast, den kannst du auflegen. Extrem groovy, extrem sexy. EANP ist das aus Argentinien, spricht Nicolas Petraca und der Ezequiel Arias mit ihrer kommenden Scheibe Indigo Klaus. Als nächstes kurzer Sprung nach Griechenland. Sidusk, ja, da hat auch wieder mal etwas, und zwar Psycho Bubble. 1993 beschrieben haben, nämlich Parks Wilson und John Graham, sprich The Quiver. 1993 haben sie Tilt gegründet und 1996 sind sie endgültig in der Olympe der elektronischen Musik gestartet mit I A Dream auf dem Paul Logan Vollzeit Perfektor Label. Dann hat sich die Formation aufgelöst. Es sind ein paar neue Leute dazugekommen, wie zum Beispiel Andy Moore. Und inzwischen sind wir noch beim Originalmember, beim Nick Park, zusammen mit dem Sound-Tüftler Nick Bright. Und jetzt haben wir sie, Black Samurai. Nach ihr habe ich heute unter anderem die heutige Episode Mentalix Electronic betitelt. Und das hier, das ist Progressive House. Das ist wirklich von der alten Klasse. Perfekt arrangiert, perfekt aufgebaut. Lass dich überraschen, es ist ein echter Trip. Stimmt mit Black Samurai. von Moskau. Das ist die neue Scheibe von Ewan Rill. Der Name ist mir noch prompt empfohlen. Aber da findest du natürlich gerade nach der Sendung. Stell dir mal die Playliste online, die findest du auf srf.ch/mentalix. So oder so ähnliche Sound bekommst du morgen oben auch im Hive Club am Samstag zu oben. Und zwar Roxanne ist dort. Entdeckung von Nick Curlin, seines Zeichens Lebensmanager von 8-Bit Music aus Mannheim. Und Roxanne, wo morgen oben Gast DJ im Hive ist, wirklich extrem treibender Sound. Was sonst noch so passiert, das erfährst du in den Club Selections und die kriegst du gerade nach der neuen Scheibe von Ewan Rill. We'll be right back. gruselig. Im ganzen Clubland der Schweiz ist zurzeit ziemlich kühl und sehr nass. Gut, wird zumindest das Wochenende nicht mit Open-Air-Partys. Okay, die Goa-Hippies, die kriegen auch das fertig. Aber aus dem Alter sind wir doch irgendwie draus, oder nicht? Ja, scheiße. Auf jeden Fall allerhöchste Zeit, da mal in einen Club zu gehen. Und eben morgens oben im Hive-Club in Zürich ist ein Roxanne-Gast wirklich ein außergewöhnlich guter DJ. Was sonst noch wie und wo passiert, das erfährst du jetzt und hier. SRF Virus Mental X Club Selection. Wenn du aber lieber ein bisschen harte Techno willst, kannst du morgens oben in Tada, Kaufleute-Club. Dass ich das mal würde sagen, harte Techno und Kaufleuten-Club. Gut, das Kaufleuten gibt es schon seit den frühesten 90er Jahren und irgendwann so zu der Peak Ende 90er Jahre ist dann extrem hauslastig gewesen. Auf jeden Fall morgens oben ist ein außergewöhnlicher italienischer Techno-Akteur, nämlich der Marco Carone. Das heisst, es wird richtig brettert. In der Fridas-Büchse bekommst du morgens oben Nemma Gorgi. Das heisst, musikalisch geht es dann eher so ein bisschen Richtung Tech-House und Deep-House. Im Hive haben wir Roxanne, wie gesagt, und im Space Monkey, ebenfalls in Zürich, der Mark Howell. Aber auch Basel hat morgens oben etwas zu bieten, natürlich im Nordstern, und zwar einer von Digwitzinnen Leuten, nämlich der Archie. Der spielt morgens oben ein dreistündiges Techno-Set im Nordstern. We'll be right back. Deep. We'll be right back. tieferen Tune. Emi Galvan ist das auf einem türkischen Label namens Emira Belis. Stück heisst Trapped. Genau, so heisst es. Die heutige Episode Mental X Electronic, die weiss ich sogar noch viel spontan, wie ich sie genannt habe, nämlich Kobal, den The Black Samurai. Hast du erst gerade jetzt eingeschaltet, sehr schade. Kriegst schon noch 20 Minuten mit, aber schön hast du es doch noch geschafft. Und in genau einer Stunde kannst du die heutige Episode Mental X Electronic als Podcast gratis downloaden. Du kannst auf srf.ch/mentalx oder auf iTunes, du kannst auf den Download-Button und schon hast du dich gratis von unterwegs auf deinem Handy oder wo du auch immer, wenn eine Sendung los ist. Etwas, was mich in den letzten 18 Jahren, wo ich die Radiosendung auf SRF Virus mache, ganz besonders beeindruckt hat. Ein Track, wo ich wirklich Jahre immer noch in der Plattenkiste hatte. Jetzt natürlich auch ein USB-Stick, klar. Und zwar ist das die legendäre, sehr extrovertierte Joyce Mercedes aus Holland mit einem Golden Glow. Die Nummer ist, glaube ich, von 2006 wirklich ein Monster-Club-Hit gewesen. Ich mag mich erinnern, wenn ich den Track in die am 4, 5 Uhr morgens im Lobby damals in Zürich gespielt habe. Exzess. Darum verabschiede ich mich jetzt auch und werde den Track so in Ruhe geniessen. Wir hören uns wieder beim Marsch am nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder live da im Studio hinter der Turntables im Studio rumshaken und am Mikrofon. Hintergrundinfos, Playlist, Podcast, kriegst du alles auf www.sk.ch/mentalex und selbstverständlich auch auf iTunes. Jetzt genieße das Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao.